Fünftes Kapitel. Die Saat des Bösen. Das 19. Jahrhundert. Der Engel, weisester und schönster, du hoch droben. O du gestürzter Gott, der Anbetung enthoben. Erbarme Satan dich auch meiner tiefen Qualen. O du des Abgrunds Herr, dem Unrecht einst geschah, du stehst, obgleich besiegt, viel herrlicher nun da. Erbarme Satan dich auch meiner tiefen Qualen. Der du allwissend bist, in Nacht hinabgeboren, der Menschheit heilend, du Vertrauter ihrer Sorgen. O Satan, prends pitié de ma longue misère. Die ersten drei Strophen der Satanslitanei aus den Fleurs du Mal, den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire aus dem Jahre 1857. Die aus der Gesellschaft Ausgestoßenen, die Armen, die Verbrecher und Dirnen, sie alle feiern Satan als ihren Schutzherrn. Gott ist für sie der Gott der Reichen.